sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Dem linken Medienspiegel im Juli 2024 beginnen wir mit den Wahlen in Indien und kommen dann zur Klimapolitik bzw. zum Hochwasser in Bayern, danach zu einem Waffenhändler und Betreiber von Lagern für in Anführungszeichen Geflüchtete und zu einer Medienkritik zum Gazakrieg und abschließend zu einem deutschen Jahrhundert zwischen Borkum und Sylt. Erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, der die Wahlen in Indien analysiert und heißt Modis Indien, der ausgebremste Wahlsieger. Modis Indien, der ausgebremste Wahlsieger. Am 9. Juni hat Indiens gerade wiedergewählter Premier Narendra Modi gemeinsam mit seinen 72 Ministern seinen Regierungseid abgelegt. Er ist erst der dritte indische Premierminister nach Jawaharlal Nehru und Indira Gandhi, der eine dritte, fünfjährige Amtszeit antritt. Keine Frage also, dass die jüngste Wahl zum indischen Parlament, der Lok Sabha, ein Erfolg für ihn und seine hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party, BJP, war. Dennoch, der charismatische Modi mit seinem oft als autokratisch bezeichneten Führungsstil steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Denn bei der Wahl haben sich die InderInnen klar für Wandel entschieden. Vor der Stimmauszählung hatten Wahlumfragen noch eine komfortable Mehrheit für die National Democratic Alliance, NDA, prognostiziert, ein Bündnis aus Mitte- und Mitte-Rechtsparteien unter Führung der BJP. Als dann einen Tag später die ersten Wahlergebnisse über die Bildschirme flimmerten, war schnell klar, die BJP bekommt Gegenwind, und zwar vom Oppositionsbündnis Indian National Development Inclusive Alliance, India, das für sozialdemokratische, liberale und säkulare Werte steht und von der Traditionspartei Indian National Congress, INC, angeführt wird. Der INC mit dem 81-jährigen Parteipräsidenten Mallikarjun Kharge an der Spitze gewann 99 Sitze, gemeinsam mit der India Allianz sogar 232. Bei den vorangegangenen Wahlen im Jahr 2019 erreichte die Kongresspartei gerade einmal 52 Sitze. Das India-Bündnis gab es damals noch nicht. Die BJP dagegen hat nur 240 Sitze der Lok Sabha gewonnen. Gemeinsam mit einer National Democratic Alliance sind es 293. Mit den Stimmen der Allianz verfügt die BJP damit zwar über eine parlamentarische Mehrheit, für die 272 der insgesamt 543 Sitze nötig sind. Doch 2019 kam Modis Partei noch allein auf 303 Sitze. Von nun an müssen Modi und seine BJP also beweisen, dass sie koalitionsfähig sind. Dieses Mal werden wir mehr als 400 Sitze im Parlament erreichen, hatte der 73-jährige Modi bei seinen Wahlveranstaltungen immer wieder selbstsicher getönt. Eine solche Zweidrittelmehrheit hätte es der Regierung erlaubt, die Verfassung zu ändern. Davon ist sie nun weit entfernt. Spätere Wahlanalysen haben ergeben, dass gerade diese Strategie die Öffentlichkeit alarmierte. Vielleicht auch deshalb sind 66% der wahlberechtigten Bevölkerung in den Wochen zwischen dem 19. April und dem 1. Juni an die Wahlurnen gegangen. Bei Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius kein schlechtes Resultat. Das Wahlergebnis zeigt, die indischen WählerInnen haben sich klar für die Demokratie entschieden und zugleich gegen eine autokratische Hindu-Nation sowie die Spaltung der religiösen Gemeinschaften gestimmt. Zumindest geben sie dem India-Bündnis den Auftrag, solche radikale Tendenzen auszubalancieren. Modi muss von nun an seine Koalitionspartner bei Laune halten. Das hat er in den vergangenen 5 Jahren nicht nötig. Vor allem 2 Faktoren haben zum verblüffenden Abschneiden der Opposition beigetragen. Die wachsende Kluft zwischen der muslimischen Minderheit und der hinduistischen Mehrheit im Land und zunehmend autokratische Tendenzen auf Seiten Modis und seiner Regierungspartei. Indiens Bevölkerung erklärte Mallikarjunkage, Präsident der säkularen Kongresspartei, nach der Wahl, habe Modis Politik der Teilung und des Hasses entschieden zurückgewiesen. Die Stammwählerschaft der BJP wurzelt tief in der hindu-nationalen Organisation Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, die während des Unabhängigkeitskampfes gegen die Briten entstand. Da Indien über Jahrhunderte mit Invasion, Zwangskonversion und Plünderung konfrontiert war, schrieb sich diese RSS auf die Fahnen, die Hindu-Kultur zu schützen. Insbesondere die sogenannte Appeasement-Politik den indischen Muslimen gegenüber ist dem RSS ein Dorn im Auge. Die Organisation besteht indienweit aus 72.000 Zirkeln, in denen sich Männer treffen, Sport treiben und nationale Lieder singen. Was harmlos klingt, ordnen BeobachterInnen als faschistisch ein. Laut Schätzungen von ExpertInnen verfügt der RSS über 500.000 bis zu 20 Millionen Anhänger. Modis BJP gilt als Sprachrohr dieser Organisation. Tatsächlich hatte der Premier im Wahlkampf immer wieder Feindseligkeiten zwischen Hindus und Muslimen geschürt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Meerut hatte er etwa behauptet, die Kongresspartei wollte den Reichtum des Landes unter der muslimischen Bevölkerung verteilen und schürte damit Angst und Wut in der Bevölkerung. Die Kongresspartei dagegen argumentierte mit sozialem Ausgleich und den oft schlechten ökonomischen Bedingungen, unter denen indische MuslimInnen leben. In Indien gibt es ungefähr 200 Millionen MuslimInnen, beinahe so viele wie in Pakistan. Dennoch ließ die BJP-geführte National Democratic Alliance keine einzige Person muslimischen Glaubens kandidieren. Gerade einmal 24 MuslimInnen wurden dieses Jahr in das Parlament die Lok Sabha gewählt. Das entspricht 4,4% bei einem Bevölkerungsanteil von über 14%. 21 der 24 muslimischen ParlamentarierInnen gehören dem India-Bündnis an. Gegenüber 2019 konnte die Kongresspartei 47 Parlamentssitze hinzugewinnen, was auch damit zusammenhängt, dass sich viele WählerInnen Frieden zwischen den religiösen Gemeinschaften wünschen. Auch dass India andere wichtige Themen wie die steigenden Benzinpreise, die hohe Jugendarbeitslosigkeit oder die wachsende Verschuldung des Landes thematisierte, zahlte sich aus. Zudem kam das autokratische Gebaren Modis und seiner BJP gegenüber der Opposition bei vielen WählerInnen offenbar nicht gut an. VertreterInnen der Oppositionsparteien beklagten etwa, dass sie von der Regierung gezielt angegangen würden. Mitte Februar erklärte die Kongresspartei, dass das Finanzamt deren Bankkonten eingefroren habe. Der offizielle Grund: Unregelmäßigkeiten in einer Steuerangelegenheit. Politikerinnen der Kongresspartei witterten hingegen ein Stürmmanöver im Wahlkampf. Auch die oppositionelle Aam Aadmi-Partei, AAP, war ins Visier der Regierungsbehörden geraten. Paradoxerweise wird nun ausgerechnet der Partei, die vor 12 Jahren aus der indischen Antikorruptionsbewegung entstanden ist, Korruption zur Last gelegt. Ende März wurde Arvind Kejriwal, AAP-Regierungschef des Unionsterritoriums Delhi, verhaftet, weil er in kriminelle Geschäfte mit Alkohollizenzen verwickelt gewesen sein soll. Doch am 10. Mai entschied das oberste Gericht Indiens, dass es bei den Wahlen Chancengleichheit geben müsse und die Regierung nicht die wichtigsten Oppositionsführer ins Gefängnis stecken dürfte. Kejriwal wurde daraufhin vorübergehend auf Kaution freigelassen. Zwar konnte er keinen einzigen der insgesamt 7 Parlamentssitze des Unionsterritoriums Delhi gewinnen, die wie 2019 allesamt an die BJP gingen. Allerdings konnte seine AAP-Partei 3 Sitze im nordindischen Bundesstaat Punjab herausholen. Es gibt aber noch weitere Gründe, warum die BJP bei dieser Wahl so hohe Verluste eingefahren und ganze 63 Parlamentssitze verloren hat. Wahlanalysen belegen, dass ihr 38 Sitze in 5 Staaten abhanden kamen, die für ihre Bauernproteste bekannt sind. 4 Jahre kämpfen die LandwirtInnen dort bereits für eine Preisgarantie für ihre Agrarprodukte. Aber die BJP stellte sich gegenüber ihren Forderungen taub. Die Partei hat ein ganzes Drittel ihrer ländlichen Wahlkreise verloren, weil die Frustration über Jobmangel und die hohe Inflation dort besonders groß ist. Ein Beispiel: der nordindische Bundesstaat Uttar Pradesh gilt nicht nur als Herzland Indiens, sondern auch der BJP. Wegen seiner gewaltigen Bevölkerung von 200 Millionen ist Uttar Pradesh mit 80 Sitzen im Parlament vertreten. Bei der letzten Wahl im Jahr 2019 konnte die BJP 62 dieser Sitze gewinnen. Doch dieses Jahr verlor sie knapp die Hälfte davon wieder. WahlbeobachterInnen sagen, die Partei war zu erfolgsverwöhnt, ignorierte die steigende Arbeitslosigkeit und verlor sich stattdessen in parteiinternen Querelen. Überzeugender trat da der Oppositionspolitiker Akhilesh Yadav mit seiner sozialdemokratischen Samajwadi-Partei auf, die zum India-Bündnis gehört. Die WählerInnen belohnten sie mit 37 Parlamentssitzen gegenüber 5 Sitzen 2019, weil sie sich für sozialen Ausgleich einsetzt. Dem 50-jährigen Parteipräsidenten Akhilesh Yadav gelang es außerordentlich gut, die sogenannten Other Backward Classes und Dalit, beides benachteiligte Kasten, sozial und politisch einzubinden. Auch im indischen Bundesstaat Maharashtra gelang der BJP 2019 noch ein gewaltiger Sieg. Doch über diesen Erfolg vergaß sie die Bevölkerung an der Basis und setzte zudem auf die Spaltung der rechtsnationalen Shiv Sena-Partei. Eine Strategie, die BeobachterInnen zufolge sowohl der BJP als auch ihrer Allianz, der National Democratic Alliance, schadete. Der BJP sowie die National Democratic Alliance verloren massiv Sitze. Insbesondere junge WählerInnen strafen die Regierung beispielsweise auch für ihr im Juni 2022 eingeführtes Agniveya-Programm ab, welches vorsah, junge Menschen zwischen 17 und 21 Jahren für das Militär zu rekrutieren, allerdings nur für 4 Jahre, weshalb das Programm keinerlei ökonomische Sicherheit bietet. Die indische Jugend brachte ihren Zorn prompt auf die Straßen. Züge brannten, ein Jugendlicher kam dabei sogar ums Leben. Junge Menschen haben bei der indischen Wahl durchaus Gewicht. 2/5 der 1,4 Milliarden InderInnen sind unter 25 Jahren. Rund 210 Millionen von ihnen sollen bei dieser Wahl ihre Stimme abgegeben haben. 41% dieser jungen WählerInnen haben sich diesmal für die Kongresspartei entschieden. 15% mehr als bei der letzten Wahl. Und das, obwohl es der BJP mitunter erfolgreich gelungen ist, den Indian National Congress als elitäre Partei darzustellen, die einzig die Macht der Gandhi-Familie zementiert. Doch auch der oft als schwächlich bezeichnete Rahul Gandhi überzeugte diesmal die Wählerschaft. Nicht zuletzt durch seine Bharat Jodo Yatra, einen 150 Tage dauernden Fußmarsch über 4080 Kilometer vom südlichsten Punkt Indiens bis weit ins nördliche Jammu-Kaschmir. Dennoch bleibt die National Democratic Alliance auch unter Jungwählerinnen weiter stärkste Kraft. 43% von ihnen haben die Allianz gewählt. Nachwuchssorgen hat das Mitte-Rechts-Lager, also trotz Verlusten, keine. Vermutlich nicht zuletzt, weil Modi und die BJP eine ganze Reihe ihrer Wahlversprechen eingelöst haben. Die Einweihung des Ram Mandir, eines hinduistischen Tempels im nordindischen Ayodhya, kennzeichnete im vergangenen Januar einen über Jahrzehnte erkämpften Triumph der Hindu-Nationalisten. Auch zahlreiche Infrastrukturprojekte haben die BJP-Regierung viel Anerkennung eingebracht. Sie ließ das Straßennetz, den Bahn- und Flugverkehr ausbauen, erschloss zahlreiche ländliche Gegenden und legte Sozialprogramme auf. Erst Ende 2023 verlängerte sie ein Wohlfahrtsprogramm, das rund 800 Millionen InderInnen mit kostenlosem Getreide versorgen wird, um weitere 5 Jahre. Zugleich ist Indien unter Modi zur 5. und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. Dem Premier gelang es, den Subkontinent als globalen Player und geopolitischen Dreh- und Angelpunkt zu positionieren. Sinnbildlich dafür steht der G20-Gipfel, der vergangenes Jahr in Delhi abgehalten wurde. Dies alles könnten Gründe dafür sein, warum die BJP in Südindien, das ihr traditionell ablehnend gegenübersteht, bei dieser Wahl einen Fuß in die Tür bekommen hat. In Kerala etwa ergatterte die Partei zum ersten Mal einen von 20 Sitzen. Gleiches gilt für Andhra Pradesh und Telangana. Dort gewann sie erstmals 3 von 25 bzw. 8 von 17 Sitzen. Was Narendra Modi für seine dritte Amtszeit verspricht, steht in einem 76-seitigen Manifest. Darin kann man beispielsweise lesen, dass Modi die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2036 nach Indien holen möchte. Daneben findet sich die Ankündigung, dass die BJP die Sozialausgaben erhöhen werde, und zwar insbesondere für junge und alte Menschen, für Frauen, Arme und BäuerInnen. Zudem möchte die Partei die nationale Infrastruktur weiterentwickeln und Indien als Alternative zu China global als Produktionszentrum etablieren. Das Versprechen zielt darauf, der akuten Knappheit an Arbeitsplätzen zu begegnen, die in Indien derzeit herrscht. Erst kürzlich zeigte eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation und des Indischen Institute for Human Development, dass 2 von 3 Arbeitslosen im Land junge BerufseinsteigerInnen sind. Neben wirtschaftlichen Impulsen dürfte Modi in der nun beginnenden Amtszeit aber auch verstärkt konfrontative Akzente setzen. So verspricht das Manifest etwa eine Vereinheitlichung der Gesetze mit Bezug auf Ehe, Erbrecht und Adoption. Damit dürfte die BJP insbesondere auf die muslimische Minderheit zielen, deren Familienrecht bislang nach den Regeln der Scharia gesprochen wird. Und was nicht im Manifest steht, aber der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh immer wieder unüberhörbar verkündet, der von Pakistan besetzte Teil Kaschmirs soll wieder mit Indien vereint werden. OptimistInnen sagen voraus, dass der Premier in den nächsten 5 Jahren etwas bescheidener regieren und sich in Koalitionsarbeit üben wird. Insbesondere auf die Ministerpräsidenten von Andhra Pradesh und Bihar, in Chandra Babu Naidu und Nitish Kumar, ist die BJP von nun an angewiesen. Beide gehören zur BJP-geführten National Democratic Alliance. Nitish Kumar ist allerdings dafür bekannt, dass er die Seiten wechselt. PessimistInnen fürchten deshalb, dass die Koalition in endlosen Streitigkeiten enden und die BJP angesichts der neuen Lage eventuell mit noch größerer Härte gegen KritikerInnen vorgehen könnte als bisher. Letztlich würde darunter die indische Wirtschaft leiden, weil Investoren das Chaos scheuen und fernbleiben. All das spricht dafür, dass der Sieg für die Demokratie, wie die Wahl vielfach gedeutet wird, nur ein vorläufiger ist. Unser zweiter Artikel ist aus der Analyse und Kritik der Zeitung für linke Bewegung vom 18. Juni aus Hamburg und über die Klimapolitik. An ihn stieß sich ein Artikel ebenfalls aus derselben AK-Ausgabe zum Hochwasser in Bayern an. So ist Deutschland. Klimapolitik konterkariert nette Hochwasserrhetorik. Nun musste er schon das 4. Mal in diesem Jahr die Gummistiefel anziehen, als Kanzler Olaf Scholz, SPD, Anfang Juni im oberbayerischen Reichertshofen die Hochwassergeschädigten besuchte, sagte er einen bemerkenswerten Satz. Solidarität sei geübte Praxis. Das gehört sich so. Und so ist Deutschland. So ist Deutschland aber gar nicht. Nicht jenseits von Katastrophen. Geübte Praxis ist vielmehr diese. Zwar bekennt sich die politische Klasse rhetorisch zum Kampf gegen den Klimawandel, der Starkregen und andere Wetterextreme häufiger und intensiver werden lässt. Doch in der Praxis sind diese Worte nichts wert. Das zeigten trefflich die Wochen vor den jüngsten Überschwemmungen und dem Scholz-Besuch in Süddeutschland. Dort sagte er, die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, dürfe nicht vernachlässigt werden. Eine Mahnung sei das, die aus diesen Ereignissen und dieser Katastrophe mitgenommen werden müsse. Fast zeitgleich jedoch stellten ExpertInnen und Gerichte der Ampelregierung ein schlechtes Zeugnis aus. Zudem wurden neue Gesetze auf den Weg gebracht, die den Klimaschutz zugunsten des Fossilen weiter so entschärften. So assistierte der ExpertInnenrat für Klimafragen der Regierung Anfang des Monats, ihre Klimaziele bis 2030 zu verfehlen und widersprach damit, dem grünen Wirtschaftsminister, der im März verkündet hatte, Deutschland sei klimapolitisch erstmals auf Kurs. Nein, sagt das Gremium, die CO2-Reduktionsmaßnahmen seien zu unwahrscheinlich, die Zahlen, auf die sich Habeck bezog, zu optimistisch. Zudem würden Sparmaßnahmen nach dem Karlsruher Haushaltsurteil im Klima- und Transferfonds darin nicht berücksichtigt. Ähnlich urteilte Mitte Mai auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und verdonnerte die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz. Das selbst gesteckte Ziel einer CO2-Reduktion um 65% bis 2030 werde verfehlt, weil die Klimaschutzmaßnahmen unzureichend seien. Unbeirrt hält die Ampel derweil am neuen Klimaschutzgesetz fest, das wenige Tage nach dem Urteil dem Bundesrat passierte. Dieses wird so zu Recht als Aufweichung des Klimaschutzes kritisiert, weil die Sektorziele aufgegeben werden. Notorische Klimaschutzverweigerer wie der FDP-Verkehrsminister werden so aus der Verantwortung entlassen. Und nach einem klimapolitischen Rückschritt und noch einen klimapolitischen Rückschritt gab es. Ende Mai machte das Kabinett den Weg frei für Abscheidung, Transport und Verpressung von CO2 in der Nordsee. Damit setzt sie auf eine gefährliche Scheinlösung. Noch steht der Beweis aus, dass die sogenannte CCS-Technik, also das Verpressen von CO2, etwas zum Klimaschutz beitragen kann. Das gilt auch für angebliche Vorzeigeprojekte in Norwegen. Schlimmer noch, die Ampel lässt CCS, also das Verpressen von CO2, auch in Gaswerken zu. Das freut die fossilen Energiekonzerne, die nun ein grünes Feigenblatt erhalten, um ihr klimaschädliches Geschäft fortzusetzen. Die Überschrift der Pressemitteilung des zuständigen Ministeriums spricht Bände. Entscheidung für CCS ist Richtungsentscheidung für die Industrie in Deutschland. Erst kommt die Industrie, dann der Klimaschutz. Scholz wird seine Gummistiefel noch oft anziehen müssen. Der zweite Artikel zum Hochwasser in der Analyse und Kritik, den wir euch jetzt vorstellen wollen, ist: Die kaufen uns das Leiden ab. Nachdem die PolitikerInnen die bayerischen Hochwassergebiete besuchten, sind die Menschen auf sich selbst gestellt. Nachdem die PolitikerInnen die bayerischen Hochwassergebiete besuchten, sind die Menschen auf sich selbst gestellt. Reichertshofen, Manching, Bad Ebenhausen, kleine Ortschaften, die bis vor kurzem nur Reisenden auf dem Weg nach München über Ingolstadt ein Begriff waren. Nachdem diese Dörfer am Sonntag, den 2. Juni, wortwörtlich in den Fluten eines Nebenflusses der Donau versunken sind, änderte sich das. Bundesweit verfolgten Medien die vergeblichen Versuche der örtlichen Feuerwehren, den Wassermassen Einhalt zu gebieten. Bilder von weinenden HausbesitzerInnen, Evakuierungsaktionen und betroffen blickenden PolitikerInnen feuerten das Medienspektakel an. Wenig später schon waren die PolitikerInnen und JournalistInnen verschwunden, weil sich der Fokus der politischen Debatte wieder verschoben hatte. Zurück bleiben ehrenamtliche HelferInnen am Rande des Zusammenbruchs und Menschen, deren Hab und Gut zerstört wurde. Seit 4 Tagen räume ich Keller aus. Eigentlich kann ich nicht mehr, aber hilft ja nichts. Martin S. wirkt erschöpft. Seit Sonntag ist er, ein Jugendfreund und politischer Weggefährte aus der autonomen Linken, unermüdlich im Einsatz. Er pumpt Keller aus, trägt zerstörtes Mobiliar aus den Häusern, redet mit den Betroffenen, versucht, sie aufzubauen. Martin, ein paar Freundinnen und Genossinnen und ich schleppen stundenlang Teppiche, Kleider, Weihnachtsdekorationen, Fotoalben und so weiter aus dem immer noch teilweise unter Wasser stehenden Untergeschoss. Lebenserinnerungen meiner Eltern, die nun einen größer werdenden Haufen Unrat in der Einfahrt bilden. Jetzt stehen wir auf dem Hof meiner Mutter, durchnässt, mit schmerzenden Rücken und leeren Blicken. Der Keller wird heute nicht fertig werden, es dringt wieder Grundwasser ein. Immerhin haben wir Zeit, ein wenig zu reden und unsere Eindrücke aus dem Flutgebiet auszutauschen. Die körperliche Anstrengung ist nicht das Schlimmste, erzählt Martin. Auch nicht der Würgereiz, auslösende Gestank in den Kellern. Mit dem Wasser drangen Fäkalien, Chemierückstände und Heizöl ein. Das Schlimmste ist die resignierte Verzweiflung und Erschöpfung der Betroffenen, körperlich wie seelisch. In der Straße meiner Mutter etwa waren alle AnwohnerInnen evakuiert worden. 2 Nächte mussten sie in Massenunterkünften ausharren, ohne Schlaf und in Sorge um das Hab und Gut. Als sie dann zurückkamen, mussten sofort die Aufräumarbeiten beginnen. Gerade ältere EinwohnerInnen, von denen es in den kleinen Dörfern in der Region viele gibt, überforderte das. Zeitweilig mussten die Betroffenen ohne Strom und Warmwasser auskommen. Einige erfuhren, dass ihre Häuser aufgrund von ausgelaufenem Heizöl fürs Erste unbewohnbar sind. Alle hatten Wasser in den Kellern, manche im Erdgeschoss, Erinnerungsstücke, Alben, Zeugnisse, Bilder, alles unwiederbringlich verloren. Viele realisierten dieses Ausmaß der Schäden erst Tage nach der Flut. In der gesamten Region ist die Erschöpfung mit Händen greifbar, bei Betroffenen wie HelferInnen. Viele von ihnen sind, wie Martin S., unermüdlich im Einsatz. Ein Feuerwehrmann berichtet, dass er seit 19 Stunden auf den Beinen ist. Schlafen wird er, wenn es gut läuft, wenn diese Schicht vorbei ist, in 4 bis 5 Stunden. FreundInnen von Martin, die wie er Keller ausräumten, mussten nach 4 Tagen mit 10 Stunden Schichten einen Tag Pause einlegen. Dennoch lassen die gegenseitige Hilfe und Solidarität in der Region nicht nach. Davon höre ich während meines Besuchs viele inspirierende Geschichten. Meine Tante berichtet von Geflüchteten, die ertrinkende Tiere retteten und sie versorgten, während ihre BesitzerInnen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind. Eine Nachbarin, die wieder warmes Wasser hat, lässt die ganze Straße bei sich duschen. Das Rote Kreuz verteilt warme Mahlzeiten. Ein Segen für Menschen, die, wie meine Mutter, auch 5 Tage nach der Flut noch keine Elektrizität zur Verfügung hat. Allerdings, diese Solidarität ist auch eine bittere Notwendigkeit für die Region zwischen Donau und Hallertau. Würden sich die Leute nicht gegenseitig helfen, sie wären alleingelassen. Oder, wie es einer aus unserer Runde an diesem Nachmittag im Hof meiner Mutter ausdrückt, am Sonntag haben es alle noch ihr Gesicht in die Kamera gehalten, aber jetzt dürfen wir alleine schauen, wo wir bleiben. Damit drückt er ein Gefühl aus, das viele Betroffene teilen. Als die Flut am Sonntag den Landkreis Pfaffenhofen erreichte, erhielt der Ort viel mediale Aufmerksamkeit. Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Ministerpräsident Bayerns Markus Söder kamen und drängten sich buchstäblich gegenseitig aus dem Bild. Jetzt ist die Flut vorbei. Europawahl und die Überflutung größerer Städte ziehen die mediale Aufmerksamkeit auf sich. Die Region war einen Nachmittag lang gut genug als Kulisse für Kriseninszenierungen im Wahlkampftheater. Mit ernsten Mienen konnten Politikerinnen beweisen, dass sie Katastrophen trotzen. Jetzt sind die Menschen in der bayerischen Provinz wieder auf sich gestellt. Und das heißt, jede und jeder Einzelne muss mit den Aufräumarbeiten irgendwie selbst fertig werden. Die 70-jährige Nachbarin meiner Mutter, genauso wie das junge Paar mit Neugeborenen, eine Straße weiter. Jede und jeder Einzelne muss sich um Strom kümmern, um Essen, um Baumaterial und Informationen. Und jede und jeder Einzelne bleibt alleine mit den seelischen Folgen. Gäbe es keine nachbarschaftliche Solidarität, wären hier fast alle verloren. Denn, wie mir mehrfach erzählt wird, ohne die Aufmerksamkeit der Fernsehkameras hätte sich der Staat fast vollständig aus der Region zurückgezogen. Das wird besonders in der Informationspolitik deutlich. Es gibt keine zentrale Stelle, die Betroffene über Hilfsangebote informiert. Dass die Feuerwehren Sperrmüll einsammeln oder dass der Landkreis Pfaffenhofen schnelle Soforthilfen bereitstellt, erfahren wir so nur durch Zufall und persönliche Kontakte. Doch auch an anderen Stellen macht sich die Abwesenheit des Staates bemerkbar. Notwendige Materialien wie Warthosen, Gummistiefel oder Pumpen sind in der ganzen Region ausverkauft. Es gibt keine Stelle, die sich um deren faire Verteilung kümmert. Und von sozialpsychologischer Versorgung braucht man gar nicht erst zu reden. Das Bistum Augsburg entsendete ein paar KrisenspezialistInnen. Doch jetzt, nach der Katastrophe, würden eigentlich SozialarbeiterInnen und PsychologInnen benötigt, die großflächig helfen. Vom Ausfüllen von Anträgen bis zur therapeutischen Intervention. Nichts davon wird zur Verfügung gestellt. Der Staat handelt nur im Moment der Katastrophe. Dann wälzt er die Verantwortung und die Last der Krisenbewältigung auf unentgeltlich arbeitende Ehrenamtliche und auf die Betroffenen ab. An dem Gefühl, alleingelassen worden zu sein, ändern auch Söders Hilfszusagen in Millionenhöhe nichts. Das Geld ist dabei durchaus willkommen. Söders Ankündigungen werden aber allgemein als das angesehen, was sie sind. Ein weiterer Akt des Krisenpopulismus der Staatsregierung. Die Flut ist letztlich die Folge von gesellschaftlichen und politischen Fehlern. Konkrete und lokale Fehlplanungen, etwa Flussbegradigungen, zu kleine Kanalisationen, mangelhafte Hochwasserschutzanlagen, aber auch und vor allem gesamtgesellschaftliches Versagen. Der Klimawandel, der Extremwetterereignisse immer häufiger macht, wird, obwohl seit einer Generation wissenschaftlich gesichert, nicht bekämpft oder auch nur anerkannt. Markus Söder und sein Vize Hubert Aiwanger stellen sich im Gegenteil an die Seite derer, für die Klimapolitik nur ein ideologisches Projekt ist. Selbst harmloseste Strukturanpassungen werden von ihnen bekämpft. Die Konsequenzen dieses bewussten politischen Versagens materialisierten sich nun in unbewohnbaren Häusern und zerstörten Existenzen. Derselbe Staat und dieselbe Politik, die seit Jahrzehnten untätig sind, lassen jetzt die Betroffenen im Stich. Und Söders Krisenpopulismus verschiebt die Perspektive zurück auf das Individuum. Denn anstelle einer koordinierten staatlichen Politik, die eingreift, organisiert und Hilfen für Menschen zur Verfügung stellt, die mit der Situation überfordert sind, verspricht die Staatsregierung nur monetäre Kompensation. Die kaufen uns das Leiden ab, sagt mir eine betroffene Nachbarin, aber dadurch wird es halt nicht weniger. Der Effekt dieser Politik ist derselbe, den wir schon aus Zeiten der Pandemie kennen. Verantwortung wird privatisiert. Die aktuelle mediale Diskussion unterstreicht dies. Es wird nicht darüber gestritten, welche systematischen Veränderungen nötig wären, solche Katastrophen zu verhindern oder ihre Folgen abzumildern, sondern es geht darum, ob Elementarversicherungen verpflichtend werden sollen. Ein gesellschaftliches, kollektives Problem wird damit in die Versicherungspolicen von einzelnen BürgerInnen zurückverwiesen. Und so vermarktet wird es wieder zur Verantwortung der und des Einzelnen. Ob diese in der realen Welt mit den Folgen zurechtkommen und ob sich nicht durch strukturelle Veränderungen der Klimakollaps noch abwenden lässt, werden damit zu bloßen Nebensächlichkeiten. In der großen Politik und in den Medien setzt sich also auch nach der Flut das Prinzip des Weiter-so durch. Weiter mit radikalem Individualismus, Marktorientierung und Privatisierung der Verantwortung. Zurück bleiben die Betroffenen, die die Folgen dieser Politik und das Leiden an ihr zu schultern haben. Für sie gibt es kein einfaches Weitermachen. Vielleicht bringt es Martin am besten auf den Punkt, als er kurz tief durchschnauft, bevor es wieder losgeht, hinab in den Hochwasserkeller. Das alles wird uns alle noch lange beschäftigen. Vom Hochwasser kommen wir zu einem Betreiber von Flüchtlingslagern, unter anderem in der BRD, über den es heute Abend, also am 11. Juli, einen Bericht beim Monitor in der ARD gibt. Hier schon mal ein paar Infos über diesen unter anderem auch Waffenhändler. Tagesschau und Monitor teilen mit: Flüchtlingsheime in Berlin. Betreiber wegen gravierender Mängel gekündigt. Das Berliner Landesamt für Flüchtlinge hat einen bundesweit tätigen Betreiber von Flüchtlingsunterkünften außerordentlich gekündigt, wegen gravierender Mängel. Nach Monitor-Recherchen soll über Wochen ein verstorbener Bewohner abgerechnet worden sein. Die ORS-Gruppe betreibt Flüchtlingsunterkünfte in verschiedenen europäischen Ländern, laut Unternehmensangaben etwa 20 in Deutschland. Bis Ende April waren auch 3 Heime in Berlin darunter. Doch das Land Berlin kündigte den Vertrag kurzfristig und außerordentlich zum 30. April. Die Einrichtungen wurden inzwischen von neuen Betreibern übernommen. Über die Gründe für die Kündigung gibt es bis heute keine genauen Angaben. Das Landesamt für Flüchtlinge Berlin, LAF, teilt auf Anfrage des ARD-Magazins Monitor mit, man habe in von der ORS betriebenen Unterkünften gravierende Mängel und umfangreiche strukturelle Probleme festgestellt und wegen der Schwere der Pflichtverletzung außerordentlich gekündigt. Man sehe keine Grundlage mehr für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zu den Details der Vorwürfe wollten sich bisher jedoch weder die zuständigen Behörden noch das Unternehmen selbst äußern. ORS teilt lediglich mit, es habe bisher keine Beanstandung gegeben, die eine außerordentliche Vertragskündigung rechtfertigen würden. Aus der Antwort der Senatsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der Berliner Linkspartei Abgeordnete Elif Erhalb, geht nun hervor, dass es in einer von UAS betriebenen Unterkunft zu einem Todesfall gekommen war. Bis zur abschließenden Klärung der Umstände könne man sich zu dem Fall jedoch nicht weiter äußern, heißt es. Ob er mit der Kündigung im Zusammenhang steht, dazu macht die Senatsverwaltung keine Angabe. Doch genau das legen Monitor-Recherchen nahe. Danach handelt es sich bei den Toten um einen 24-jährigen Mann aus Guinea, dessen Tod in der Einrichtung Ende letzten Jahres über mehrere Wochen unentdeckt geblieben sein soll. So berichtete es eine mit dem Fall vertraute Quelle gegenüber Monitor. Die Unterbringungskosten für den Mann seien zudem noch abgerechnet worden, als dieser bereits verstorben war. Das Unternehmen UAS beantwortet konkrete Fragen zu dem Todesfall nicht. Auch nicht zu dem Vorwurf, der unentdeckte Tod des Bewohners sei wochenlang zu Unrecht abgerechnet worden. Allgemein heißt es lediglich, die Kontrolle der den Bewohnern zugewiesenen Wohnungen unterliege strengen Regeln. Dem Personal ist es vertraglich nicht gestattet, ohne Zustimmung die Wohnung zu betreten. Den Tod des Bewohners habe man umgehend nach dessen Bekanntwerden an die zuständigen Stellen gemeldet. Die Linksparteiabgeordnete Elif Erhalb fordert vom Berliner Senat nun weitere Aufklärung in dem konkreten Fall sowie eine Anpassung der Vergabeverfahren. Solche sensiblen Bereiche der Daseinsvorsorge sollten von sozialen Einrichtungen oder der öffentlichen Hand selbst verantwortet werden, sagt Erhalb. Sie halte es für problematisch, wenn der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften profitorientierten Unternehmen überantwortet werde. Die OAS-Gruppe gehört zum britischen Konzern Serco, der im vergangenen Jahr mit European Homecare, EHC, noch einen weiteren Betreiber von Flüchtlingsunterkünften in Deutschland übernommen hat. Kritiker warnten nach der Übernahme, dass ein profitorientiertes Unternehmen wie Serco der Flüchtlingsarbeit gemeinnützige Anbieter verdrängen und immer mehr Ausschreibungen und Marktanteile gewinnen könne, zum Nachteil von Mitarbeitenden und Geflüchteten. OAS und EHC betreiben unter dem Dach von Serco nun laut Branchenexperten schätzungsweise 120 Einrichtungen für Flüchtlinge in Deutschland. Die Taz von heute berichtet ergänzend: Flüchtlingsunterkünfte in Berlin – Geschäft mit dem Krieg. Berlins Senat kündigt einen Betreiber von Unterkünften außerordentlich wegen vertragswidrigen Verhalten. Linke fordern rein gemeinnützige Träger. Bei der Serco-Gruppe verdienen sie Geld an allen Enden. Der Konzern zählt laut Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI zu den 100 größten Rüstungskonzernen weltweit. Gleichzeitig betreibt das Unternehmen Flüchtlingsunterkünfte. Doch dass die Serco-Gruppe ein Drittel ihres Umsatzes durch Waffenhandel erzielt, dass sie außerdem auch Abschiebegefängnisse und für Australien Gefängnisse für Flüchtlinge auf Inseln im Pazifik betreibt, all das ist für die Senatsverwaltung von Berlin auch in Zukunft kein Grund, dieses und ähnliche Unternehmen bei der Vergabe von Flüchtlingsheimen auszuschließen. Denn das darf laut den Spielregeln für solche Vergabeverfahren gar keine Rolle spielen. Auch das schreibt die Senatsverwaltung in den Antworten auf Erhalbs Anfrage. Erhalb fordert daher, dass der Senat hier tätig wird. Aus meiner Sicht ist problematisch, dass der Betrieb von Unterkünften Unternehmen überantwortet werden kann, die nicht gemeinnützig sind, sondern bei denen das Profitstreben und die Gewinnerbringung im Vordergrund stehen, sagt sie. Solche sensiblen Bereiche der Daseinsvorsorge sollten von sozialen Einrichtungen oder der öffentlichen Hand selbst verantwortet werden und nicht von Tochterfirmen von Rüstungskonzernen. Und Apollo News von heute, also ebenfalls nur ein Ausschnitt aus ihrem Text, berichten ergänzend: Die OAS-Gruppe, die zum britischen Konzern Serco gehört, stand bereits in der Schweiz in der Kritik. Konkret ging es um den Todesfall eines 41-jährigen türkischen Asylbewerbers, der in einer von OAS betriebenen Unterkunft im Kanton Bern untergebracht war. Ein Bombensplitter zwischen Herz und Lunge sowie ein vorheriger Herzinfarkt machten ihn zu einem Hochrisikopatienten. Im November 2020 habe er über akute Brustschmerzen geklagt. Trotz akuter Beschwerden sei keine Ambulanz, sondern ein Taxi gerufen worden, berichtet der Blick. Der Mann verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei der Unterbringung von Geflüchteten geht es um viel Geld, merkte die Zeitung an. Ähnliche Probleme gab es in Österreich bereits 2018 mit der ORS Group. Monitor kommen wir zurück zu den Blättern für deutsche und internationale Politik und der Juli-Ausgabe und hierin einen Debattenartikel, der heißt Auf einem Auge blind – Deutsche Medien und der Gaza-Krieg. Parallel zum Krieg der Hamas und Israel tobt auch ein internationaler Krieg der Bilder um Aufmerksamkeit und Deutungshoheit. Während auf Social Media zahlreiche Fotos und Videos das Leid im Gazastreifen zeigen, kämen diese in deutschen Medien kaum vor, kritisiert der Journalist Daniel Bax. Stattdessen übernehmen diese oft unhinterfragt die israelische Darstellung. Damit verspielen sie Vertrauen. Hind Rajab war ein fröhliches Kind. Familienfotos zeigen sie lächelnd mit einem Blumenhaarstreifen in den langen Locken. Am 29. Januar 2024 floh die Sechsjährige mit ihrem Onkel, dessen Frau und vier Kindern aus dem Norden von Gaza. Dabei geriet ihr Auto unter Beschuss. Hinds 15-jähriger Cousin Layan Hamadeh rief einen Notruf an. Sie schießen auf uns, der Panzer ist direkt neben mir, ist auf einer Tonaufnahme des palästinensischen Roten Halbmonds eine Stimme zu hören, die nach einer Salve Schüsse verstummt. Als die Helfer zurückriefen, meldet sich die 6-jährige Hind. Die Helfer versuchten, sie zu beruhigen und versprachen, einen Rettungswagen zu ihr zu schicken. Auf der Aufnahme ist zu hören, wie Rajab sagt, »Ich habe solche Angst, bitte kommt.« Zwei Sanitäter des Roten Halbmonds fuhren mit einem Rettungswagen in die Gefahrenzone, um das Mädchen zu evakuieren, doch der Kontakt zu ihnen riss ab. 12 Tage später, als die israelischen Panzer das Gebiet geräumt hatten, wurden die Leichen der Familie und der beiden Sanitäter in ihren zerschossenen Fahrzeugen gefunden. Das 6-jährige Mädchen ist zu einer Ikone des Kriegs in Gaza geworden. Als Protestierende auf dem Campus der Columbia University in New York im Frühjahr 2024 die altehrwürdige Hamilton Hall besetzten, benannten sie diese ihr zu Ehren in Hinds Hall um. Der populäre US-Rapper Macklemore veröffentlichte im Mai 2024 einen gleichnamigen Song, mit dem er die Proteste an den Universitäten unterstützte und gelobte, US-Präsident Joe Biden im Herbst nicht zu wählen. In Deutschland ist die Geschichte von Hind Rajab kaum bekannt. Nur wenige Medien haben ausführlich darüber berichtet. Das ist symptomatisch. Viele Journalistinnen und Journalisten hierzulande scheinen sich als Hüter der Staatsräson zu verstehen. Sie empören sich eher über Uniproteste in den USA und in Deutschland oder über ein fragwürdiges Like einer Unipräsidentin auf X als über den Krieg im Gaza. Statt ihre Leserinnen und Leser darüber zu informieren, was dort passiert, scheinen viele das Bedürfnis zu haben, Israel vor scheinbar ungerechtfertigten Anschuldigungen in Schutz zu nehmen und zu verteidigen. Dabei werfen sie Grundlagen des journalistischen Handwerks über Bord, etwa, dass man im Krieg keiner Seite glauben kann. Anders lassen sich viele Auslassungen und manche Headlines nicht erklären, die praktisch 1:1 Behauptungen der israelischen Armee wiedergeben, ohne sie zu überprüfen. Ausländische Medien berichten viel ausführlicher über das Grauen in Gaza, allen voran der TV-Sender Al Jazeera, der rund um die Uhr über fast nichts anderes berichtet. Der Sender ist einseitig, wie ihm zu Recht vorgeworfen wird. Aber auch den deutschen Medien kann man Einseitigkeit vorwerfen, ohne sie mit Al Jazeera in einen Topf zu werfen. Britische und amerikanische Medien berichten jedenfalls viel ausführlicher und kritischer. Statt die Behauptungen israelischer Stellen oder der Hamas ungeprüft wiederzugeben, recherchieren sie und hinterfragen diese viel öfter. Deutsche Medien lassen solchen journalistischen Ehrgeiz vermissen. Damit verspielen sie viel Vertrauen, denn schon im Netz kann jeder, der will, das Grauen in Gaza mit eigenen Augen sehen. Seit Monaten kommen aus Gaza unzählige Bilder von zerfetzten und verstümmelten, hungernden und verhungerten Kindern sowie Kindern, die ihre gesamte Familien verloren haben. Im Mai gab es schreckliche Szenen aus Rafah, nachdem die israelische Armee dort ein Flüchtlingslager bombardiert hatte. Ausländische Medien können solche Vorfälle schwer überprüfen. Ihnen ist der Zugang zum Gazastreifen verwehrt. Die israelische Armee erlaubt es nur sehr wenigen ausländischen Journalisten, sie in Ausnahmefällen Embed zu begleiten. Medien wie CNN, The Guardian und New York Times bemühen sich dennoch nach Kräften, die Realität in Gaza abzubilden, etwa durch Datenrecherche. Doch es bleibt Reportern und Videobloggern vor Ort überlassen, der Außenwelt ein direktes Bild der Situation zu vermitteln. Sie zahlen einen hohen Preis. Über 90 von ihnen wurden seit Oktober im Gazastreifen getötet, hat das Komitee zum Schutz der Journalisten gezählt. Einige wurden zu Symbolfiguren des Krieges, etwa der Bürochef des arabischen Senders Al Jazeera, Wael al-Dadu, der im Oktober vor laufender Kamera erfuhr, dass seine Frau, zwei seiner Kinder und viele weitere Angehörige gerade einem israelischen Angriff zum Opfer gefallen waren. Im Mai warf Israels Regierung Al Jazeera aus ihrem Land. Der Sender kann in Israel jetzt nicht mehr empfangen werden. Nützen wird das wenig. Auf TikTok, Instagram, Telegram und X finden sich täglich unzählige verstörende Bilder, die den Mythos der moralischsten Armee der Welt, wie Israel seine Streitkräfte gerne rühmt, untergraben. Viele stammen von israelischen Soldaten selbst. Israelische Soldaten haben sich dabei gefilmt, wie sie Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Moscheen zerstören oder in die Luft jagen, ohne dass irgendein militärischer Sinn erkennbar wäre. Manche kommentieren ihr Zerstörungswerk mit zynischen Sprüchen oder denken laut darüber nach, Gaza in ihren Besitz zu nehmen. Andere filmten sich bei Vandalismus und Plünderungen in privaten Wohnungen. Besonderes Vergnügen scheint es manchen Soldaten zu bereiten, erbeutete Frauenunterwäsche vorzuführen. Und das sind noch die harmloseren Handyvideos. Bereits im Dezember kursierten im Netz Bilder, die Hunderte von Männern unterschiedlichen Alters zeigten, von israelischen Soldaten beaufsichtigt und bis auf die Unterwäsche entkleidet. Manche auf der Straße, andere in einer Sandgrube oder dicht gedrängt auf der Ladefläche eines Militärlastwagens. Ein Bild von Gefangenen in Unterwäsche, die eskortiert und mit verbundenen Augen hintereinander laufen, zeigte unter anderem ein Kind, kaum älter als 10, und hinter ihm einen Mann, der auf seinen Beinstümpfen lief. Einzelne Soldaten filmten sich dabei, wie sie palästinensische Gefangene vorführten und verhöhnten. Andere posierten mit gefesselten Opfern, deren Augen verbunden waren. Es gibt noch schlimmere Aufnahmen, die zeigen, wie israelische Soldaten Menschen erschießen oder mit Armeefahrzeugen totfahren. Selten wurde in einem Krieg so viele Verbrechen live mit der Kamera festgehalten wie jetzt in Gaza. Auffällig ist der Mangel an Unrechtsbewusstsein, der vorzuherrschen scheint. Disziplinarmaßnahmen durch die eigene Armee scheinen diese Soldaten nicht fürchten zu müssen, schon gar keine Strafverfolgung. Dabei ermittelt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wegen möglicher Kriegsverbrechen und der Internationale Gerichtshof geht dem Verdacht auf Völkermord nach. Die Aufnahmen aus Gaza können dort als Beweisstücke dienen, so wie die Bilder von fanatischen Siedlern, die Hilfslieferungen für Gaza zerstören, ungestört von Polizei oder Armee. Oder Szenen aus dem Knesset und die israelischen Talkshows, in denen israelische Politiker und Journalisten ganz offen Fantasien äußern, die als Indizien für eine genozidale Absicht bewertet werden können. In deutschen Medien findet man darüber wenig, dafür aber viel israelische Propaganda. Als die israelische Regierung im Januar behauptet, 12 Mitarbeiter des UN-Hilfswerk UNRWA wären in den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 verwickelt gewesen, sorgte das weltweit für Aufsehen. Die Tagesschau sprach von Erkenntnissen. Das Heute-Journal nannte die israelischen Berichte Enthüllungen. Dabei war nichts davon bewiesen. Ein Untersuchungsbericht, der unter der Leitung der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna erstellt wurde und im April erschien, konnte die Vorwürfe später nicht belegen. Deutschland nahm seine Finanzierung des UN-Hilfswerks, die es aufgrund der Vorwürfe unterbrochen hatte, wieder auf. Ähnliches wiederholte sich, als Israel Ende Mai trotz internationaler Warnung und entgegen einer Anordnung des Internationalen Gerichtshofes in Rafah einmarschierte, wo mehr als 1 Million palästinensische Flüchtlinge Zuflucht gesucht hatte und dort ein Zeltlager bombardierte. Dutzende Menschen starben in einer Nacht. Und die Bilder von verkohlten Kinderleichen schockierten viele, sogar der UN-Sicherheitsrat trat deswegen zusammen. Doch Israels Premier sprach von einem tragischen Vorfall und viele deutsche Medien schlossen sich dieser Lesart an. Die Tagesschau fragte, löste ein Waffenlager das Feuer aus? Andere konzentrierten sich auf die Frage, ob die Gegend wirklich zuvor als Schutzzone deklariert worden sei, wie es der palästinensische Rote Halbmond behauptet hatte. Die israelische Armee bestritt das, weshalb die Süddeutsche Zeitung und andere von Falschnachrichten ausgingen. Dabei gab es genug Gründe, die israelische Armee nicht für eine glaubwürdige Quelle zu halten. Zu oft hat sie nachweisbar gelogen. Umso wichtiger wäre es, auf unabhängige Quellen zu hören, etwa auf Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen oder die Vereinten Nationen. Sie alle haben viele Kriegsverbrechen untersucht und dokumentiert. Erst Ende Mai hatte Amnesty International eine Untersuchung zu 3 israelischen Luftangriffen im Gazastreifen vorgelegt, bei denen im April 44 Menschen starben. In allen 3 Fällen fand die Menschenrechtsorganisation keine Beweise dafür, dass sich in oder in der Nähe der angegriffenen Ziele militärische Einrichtungen befanden. Seit Oktober 2023 hat Amnesty International insgesamt 16 israelische Luftangriffe untersucht. Auch die unabhängige britische Rechercheagentur Forensic Architecture hat Angriffe des israelischen Militärs auf angeblich sichere Zonen nachgewiesen. Dennoch schenken viele Journalisten den Behauptungen der israelischen Armee gerne Glauben. als sie bei einem riskanten Spezialeinsatz im dicht besiedelten Flüchtlingsviertel Al-Nusayrat im Juni 4 Geiseln aus der Gewalt der Hamas befreiten, kamen dabei über 270 Palästinenser ums Leben. Unter anderem der Journalist Abdullah Al-Jamal, 36, seine Frau Fatima und sein 76-jähriger Vater, der Arzt Ahmad Al-Ajamal. Sie sollen im Gebäude gewohnt haben, in dem Geiseln festgehalten wurden. Die israelische Armee behauptete anschließend, er selbst habe Geiseln festgehalten und für Al Jazeera gearbeitet. Ersteres ist nicht belegt, letzteres bestritt der Sender umgehend. Dennoch verbreitete nicht nur die Bild-Zeitung, sondern auch andere deutsche Journalisten dieses Gerücht wie eine Tatsache weiter. Echte Enthüllungen haben es dagegen schwer, in Deutschland durchzudringen. Die israelische Tageszeitung Haaretz deckte schon Anfang April auf, dass Israel im Negev Lager unterhält, in denen es mehrere tausend Palästinenser aus dem Gazastreifen festhält. Whistleblower und Ex-Häftlinge berichten von extremer Gewalt und Folter und dass Gefangenen dort Gliedmaßen amputiert werden mussten, weil sie zu lange gefesselt gewesen waren. CNN berichtete Anfang Mai über diese Enthüllung, das ARD-Magazin Monitor und der Spiegel als erste deutsche Medien erst Wochen später. Vergleichbare Berichte aus Guantanamo oder Abu Ghraib kamen hierzulande deutlich schneller an und riefen deutlich mehr Entsetzen hervor. Das gilt auch für die Berichte von Menschenrechts- und Hilfsorganisationen. Oxfam und Human Rights Watch haben Israel schon früh vorgeworfen, Hunger als Kriegswaffe zu benutzen. Ein UN-Bericht kam im Juni zu einem ähnlichen Ergebnis. Nicht nur die Hamas und weitere bewaffnete palästinensische Gruppen hätten Kriegsverbrechen begangen, sondern auch Israel. Es habe die Bevölkerung im Gazastreifen ausgehungert und ihr lebenswichtige Güter nicht nur vorenthalten, sondern auch die Versorgung durch andere verhindert. UNRWA-Chef Philipp Lazzarini sprach im Juni gegenüber dem Spiegel von einer Verleumdungskampagne gegen seine Organisation. Auch darüber liest und hört man in deutschen Medien nur wenig. Würden sie ihrer Verantwortung nachkommen und ihrem Auftrag gerecht werden, müssten sie das gesamte Ausmaß der Kriegsverbrechen auf beiden Seiten zeigen. Nicht nur die Verbrechen der Hamas, die hierzulande niemand ernsthaft in Frage stellt, sondern auch die dokumentierten Kriegsverbrechen der israelischen Armee. Nur dann könnten sie Vertrauen zurückgewinnen, das sie bei vielen Menschen verloren haben. Von der Medienkritik kommen wir zu Naziliedern und einem kurzen Artikel in der Analyse und Kritik aus Hamburg vom 18. Juni. Zwischen Borkum und Sylt, ein deutsches Jahrhundert. Vor 20 Jahren erschien das Buch »Unser Hotel ist judenfrei« des Historikers Frank Bajor. Er schildert darin, wie seit den 1870er Jahren die Anzahl der Kur- und Badeorte wuchs, in denen jüdische Gäste nicht willkommen waren. Kurorte versandten Prospekte mit dem Hinweis, die Angebote seien für jüdische Empfänger ungültig, der Zutritt zu ihren Etablissements für Juden und Lungenkranke verboten. In Zeitungsartikeln wurden die vielen Juden beklagt, welche die Sommerfrischen verschandeln würden. Den jüdischen Badegästen wurde empfohlen, sich in Palästina zu erholen und gleich dort zu bleiben und so weiter. Die Liste der Hetzartikel einerseits und Werbung der judenfreien Hotels andererseits war erdrückend. Der Antisemitismus immer vordergründiger, das Nahen der Katastrophe immer deutlicher. Bajor schreibt, der politische Antisemitismus mit seinen charakteristischen Symbolen drückte nun auch den Badeleben seinen Stempel auf antijüdische Kundgebungen und Aufmärsche, gewalttätige Übergriffe auf jüdische Gäste, Hakenkreuze auf Sandburgen, schwarz-weiß-rote Schleifen an der Kleidung der Kurgäste, Werbeanzeigen der Hotel- und Pensionsinhaber, die mit Hakenkreuzen versehen waren, Kurverwaltungen, die ihre Prospekte mit deutschem Gruß versandten. Den wenigsten JuristInnen dürfte der Bäder-Antisemitismus der Jahrhundertwende bekannt sein. Dabei wurde damals ein Urteil gesprochen, das bis heute einen wichtigen Platz in der Entwicklung des deutschen Polizeirechts hat, nämlich das Borkum-Urteil vom 14. Mai 1925. Eine Kurkapelle hatte immer wieder ein bestimmtes Lied angespielt, das für sich genommen eine völlig unpolitische Marschmelodie war, zu der aber die anwesenden Badegäste regelmäßig das Borkum-Lied anstimmten, indem es von antisemitischen Beleidigungen nur so wimmelte. Die Frage vor Gericht war nun, ob polizeilich unterbunden werden kann, dass die Kurkapelle das Lied spielt. Das war daher umstritten, weil die Polizei damit gegen sogenannte Zweckveranlasser hätte vorgehen dürfen, also gegen Menschen, die erstmal selbst keine Gefahr im polizeirechtlichen Sinn darstellen, weil sie zum Beispiel ein für sich genommen völlig unproblematisches und ungefährliches Lied spielten, das aber eben absehbar zu antisemitischen Grölereien der anderen Anwesenden führt. Das preußische Landgericht verneinte dies, im Wesentlichen mit dem Argument, dass die Badegäste das Lied auch ohne die Vorgabe der Melodie sängen, Antisemitismus mit und ohne Kapelle also, vielleicht zu Erholungszwecken oder der Kur wegen, wer weiß. Mittlerweile ist die Frage des Zweckveranlassers rechtlich anerkannt und so wird rund 100 Jahre nach dem Borkum-Urteil die fast identische Frage diskutiert. Kann durch die Polizei das Abspielen des Songs L'Amour Tourieuse von Gigi de Agostino bei öffentlichen Veranstaltungen untersagt werden, weil absehbar rassistische Texte dazu gegrölt werden oder wie es juristisch korrekt heißt, es beim Abspielen des Liedes absehbar ist, dass infolgedessen bei ungehindertem Geschehensablauf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit die öffentliche Sicherheit oder Ordnung geschädigt werden wird. Und die rechtliche Einschätzung lautet wie so oft, das kommt darauf an, darauf nämlich, wie zwangsläufig es nach dem Abspielen des Liedes zu den Gesängen kommt, wie also das konkrete Publikum einzuschätzen ist. Je größer die rassistische Sättigung des Dancefloors, je deutschtümelnder das Dorffest, je remigrationswilliger die Kleingartenparty, desto eher könnte die Polizei das Abspielen wohl verhindern, wenn sie es denn will. Und so stellt sich rund 100 Jahre nach dem Borkum-Fall vor Gericht vielleicht bald wieder fast genau dieselbe Frage. Wann grölt absehbar der Mob? Ein Jahrhundert deutsche Geschichte, eingerahmt durch diese Frage, nach Borkum wie nach Sylt. Das war der linke Medienspiegel im Juli 2024. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.